Heute ist Novizen Race. Ich stehe im Novizencenter und brauche Hilfe. Ich soll eine Aufgabe lösen. Wie viel ist 5 plus 8? Alexa, was ist 5 plus 8? Das weiß ich auch nicht, rechne doch selber. Alter, wie ist die denn drauf? Ich klicke den NPC nochmal an. Jetzt steht hier, können Sie mir sagen, welches Tier im Wasser lebt? Der Hund, natürlich weißt du das denn nicht. Irgendwie funktioniert das alles nicht. Das Leben als Novize ist schon ziemlich hart. Du nervst mich gerade, beantworte deine Fragen doch selber. Ach Mann, ey, ich bin doch nur ein Novi. Ich will jetzt zum Novi-Race. Die Alte lässt mich hier nicht rein. Jetzt habe ich es doch noch zum Novizen-Race geschafft. Da kam nämlich gerade eine Game Masterin, ihr Name Jolina, und hat mich gerettet. Ich hätte dich auch geholfen, ich wollte dich nur etwas ärgern. Kannst du nix Deutsch reden, Alte? Ach, leck mich doch. Ich bin nicht alt, ich bin Profi und ärger gerne Novizen, haha.